Hab alles. Los geht's. Lies die Sätze 10, 11 und 12. Jetzt hörst du das zweite Gespräch. Mama, darf ich morgen mit dem Fahrrad zu Tobias fahren? Mohammed, lieber nicht. Ach Mama, zur Schule darf ich nur zu Fuß und zu meinen Freunden darf ich nur mit dem Auto oder mit dem Bus fahren. So nervig. Warum habe ich eigentlich ein Fahrrad? Nächstes Jahr, wenn du die Fahrradprüfung machst, darfst du überall mit deinem tollen Fahrrad und deinem Fahrradführerschein hinfahren. So ein Quatsch. Ich kann schon seit 5 Jahren super Rad fahren. Ich weiß es, mein Schatz. Aber die Prüfung darfst du erst ablegen, wenn du 9 Jahre alt bist, also in einem Jahr. Versprochen? Natürlich. Also, zieh jetzt deine Regenjacke an, es regnet und es ist kalt. Ich fahre dich schnell zu Tobias. Danke, Mama. Du hörst das zweite Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Mama, darf ich morgen mit dem Fahrrad zu Tobias fahren? Mohammed, lieber nicht. Ach, Mama, zur Schule darf ich nur zu Fuß und zu meinen Freunden darf ich nur mit dem Auto oder mit dem Bus fahren. So nervig. Warum habe ich eigentlich ein Fahrrad? Nächstes Jahr, wenn du die Fahrradprüfung machst, darfst du überall mit deinem tollen Fahrrad und deinem Fahrradführerschein hinfahren. So ein Quatsch. Ich kann schon seit 5 Jahren super Rad fahren. Ich weiß es, mein Schatz. Aber die Prüfung darfst du erst ablegen, wenn du 9 Jahre alt bist, also in einem Jahr. Versprochen? Natürlich. Also, zieh jetzt deine Regenjacke an, es regnet und es ist kalt. Ich fahre dich schnell zu Tobias. Danke, Mama. Ende Test 8.